Vermutlich haben nun alle mitbekommen, dass Capital Bra sich von seinem Label getrennt hat. Eine andere Schlagzeile, die diese Woche aufkam, die auch mit diesem Thema Label verlassen zu tun hat, ist Capital Bra. Na. Ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bra, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Komm, ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bra, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Ich war immer gerade, Bruder, du kannst jeden fragen, ja. Ich wünsch niemandem was Schlechtes, ich will keinem schaden. Nein. Viele platzen, viele hassen, ja, und viele bluten. Doch im Gegensatz zu euch kann ich noch in den Spiegel gucken, ja. Jeden Tag am Ackern, Bro, auf Jackie Cola Hates. Nächtelang im Studio, frag doch mal The Great. Erst nannten sie mich Bruder, danach Lügner, danach Ehrenmann. Doch ich schwör dir auf alles, Bro, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. Ihr sagt, Geld verändert Menschen wegen Status oder Ruhm. Ihr habt recht, Geld verändert Menschen um dich rum. Doch mich verändern keine Scheine, kein Erfolg und keine Preise. Nein, denn der Bratan bleibt der gleiche. Brrrra. Ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Komm, ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Hurensöhne halten Fresse wie ein Pantomime. Ra, ich will essen nur mit Frank Rosin. Wow. Nie wieder Miracoli. Rapper fressen Projektile aus meinem Magazin. Bam, aus dem schwarzmatten Van. Yalla, fahr, denn die Taschkarte brennt. Guck, ich lade den Revolver. Samra Travolta. Cash all green wie ein Ganja-Verkäufer. Ticker in Vans, gefährlich intelligent. Ich kauf ein Ticket nach Genf, die 10. Kippe, sie brennt. Ra, Catalea-Stil, nachts in dein Zimmer komm. Libanon, Limassol, lila Knollen, Visa Gold. Ra! Ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Komm, ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Ihr habt recht, so wie früher wird's nie wieder sein. Denn ich hab euch groß gemacht und mach euch wieder klein. Ich fühl mich endlich frei und baller alles weg. Ja, mein Freund, ab heute ess ich alles, was mir schmeckt. 20 Jahre Rap, bis das der Tod uns scheidet. Bruder, ich lass nicht mehr los, so wie ein Polizeigriff. Ihr habt mein Herz vergiftet mit eurer Art und Weise. Ich geh nach vorne, Dicker, du hängst in der Warteschleife. Eure Fressen sind betäubt nach einer weißen Linie. Salam Kapital, Salam. Willkommen der Familie. Wir laufen hoch und du läufst runter, du bist am Kotzen. Aber du kannst mir nicht mehr als auf die Schulter klopfen, yeah. Ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Komm, ja, sie wollen, dass ich falle, lele. Ja, sie wollen, dass ich zahle, lele. Aber Bro, ich hab ne Knarre, lele. Und genug Kugeln für euch alle, lele. Dass ich falle, lele.